The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, herzlich willkommen zum Face of Death, die Folge 16. Ja, die sag mal, was war das denn? Ich habe immer so das Gefühl, wir haben Besuch hier. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert hier in unserem Raum und irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht? Meinst du, wir haben hier Geister zu Besuch oder was? Ja, es ist ein bisschen spooky immer. Ich meine, wir machen ja keine Geistergeschichten. Wir haben ja eher mysteriöse Kriminalfälle. Wir kommen ja auch noch zu unseren Kommentaren. Es ist ja so der Wunsch gewesen. Ja, man könnte mal eine Entführung nehmen oder so, aber es ist natürlich auch der Wunsch geäußert worden. Naja, das passt aber dann nicht so zu eurem Format. Da hat man eigentlich recht. Also wir sind ja eher so die blutigen Leute, ne? Ja, ich habe was gelesen von, ich mag lieber die harten Morde, habe ich gelesen bei irgendeinem Kommentar. Okay. Ja, ich hoffe, wir haben da nicht irgendwie eine perverse Ader von irgendjemandem gefunden oder aufgedeckt oder so. Aufgedeckt, irgendein Schläfer geweckt am Ende oder so. Oh, hau. Ja, wie geht es dir denn, mein Junge? Mir geht's sehr gut. Ja, wir haben eine Woche länger eine Pause eingelegt, aufgrund von Zeitmangel. Aber ich glaube, die nächste, das schaffen wir in 2 Wochen, weil das haben wir noch nie gehabt. Wir haben fast 3 komplette Skripte schon stehen. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz großes Kino. Mal ein bisschen was auf Halde schon mal gelegt, ja. Das liegt aber daran, dass ihr mehr Feiertage habt in Bayern und du hast mehr Zeit. Richtig, genau. Wir hatten da jetzt so einen extra Feiertag noch und ich hatte wirklich Zeit und Ruhe hier daheim und da habe ich mir gedacht, was machst du damit? Und da habe ich mal ein bisschen was zusammengeklöppelt. Ja, das ist ja auch gut, wenn man mal so ein bisschen ein Polster hat und sich mal ein bisschen zurücklehnen kann. Da kann man noch ein bisschen nachschärfen und das ein oder andere noch zuschreiben, wenn man doch noch was findet. Manchmal findet man ja auch so kurz vor Aufnahme ab und zu dann noch was. Dann ist wieder was aufgepoppt im Netz und dann passt das ganz schön, wenn man jetzt schon wenn man so einen Fall hat wie heute. Ja. Da könnte man fast noch so sicher sein. Da könnte immer noch mal wieder was passieren, weil Mord verjährt nicht. Wir haben zumindest einen Mord heute. Das heißt, wir haben ja niemanden, Mord verjährt nicht und da kommt ja immer mal wieder was, ne? Ja, also dann, wenn sie dann doch mal wieder Spuren finden oder nicht, also als nicht verurteilter Mörder weiß ich nicht, ob man da so in der Komfortzone irgendwo lebt letztendlich, weil wenn es kommt, dann packen sie dich, ne? Ja, aber dann denke mal, den besprechen wir ja gleich erst dann den neuen Fall. Wie schaut's denn aus? Soll ich die Krimi-Lösung jetzt schon? Die meisten warten darauf, ne? Glaube ich, oder? Nein. Meinst du nicht? Ich habe so ein paar kleine Überraschungen. Du hast Überraschungen? Oh, ist denn schon Weihnachten? Die gibt's doch gar nicht. Ich habe das Gefühl, du wirst ein bisschen Pipi in die Augen kriegen. Aber wir fangen erstmal mit unserem obligatorischen Thema an. Twitter, Facebook, iTunes. Twitter, ich glaube, wir haben 1, 2, 3 neue Follower bekommen. Das freut uns. Das sind dann ja meistens auch hoffentlich auch Hörer, die wir haben. Ja, Facebook ist nicht so aktiv. Wir bekommen hin und wieder mal ein Like auf der Seite, aber viel schreiben wir auf der Seite ja auch nicht. Ich müsste mich da mal ein bisschen mehr befassen und müsste da vielleicht mal so mal interessante Sachen, wenn ich mal wieder ein paar Hintergrundinformationen finde, vielleicht wenn von irgendeinem Fall, den wir schon mal hatten, wenn da mal was Neues kommt. Vielleicht sollte ich mich da mal ein bisschen mehr um Facebook kümmern. Ich gelobe Besserung. Ja. Ja gut, aber wir sind uns ja einig, dass Twitter eigentlich die Podcast-Plattform ist letztendlich. Ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, ich gucke auf Facebook sehr, sehr selten nach dem Rechten. Sollte ich auch mal vielleicht tun, das stimmt. So, iTunes kam seit der letzten Folge, glaube ich, nichts Neues an Rezension oder Sternchen. Könnt ihr natürlich gerne machen. So, und jetzt würde ich gerne... Ich weiß, der ein oder andere Podcast hat das auch schon mal gemacht. Ich weiß, im Geocaching-Bereich macht das einer oder so. Ich sag mal so, das ist jetzt kein Trommeln. Das ist jetzt einfach so ich glaube, ein ganz, ganz großes Wir sagen Danke, ne? Es geht um unsere Statistik. Ah, ja. Und, du druckst dein Skript ja immer aus, ne? Ich drucke es immer aus, ja. Ja, wir haben ja irgendwann die Woche mal getwittert, dass die ein oder andere Folge oder die 1000 Downloads geschafft hat bei archive.org. Klaus sagte mal, Alter, guck mal. Und das ist die Folge 1, das ist natürlich logisch, das ist die älteste Folge vom 22. März 2016. Und wenn man der Statistik glauben darf, seit 22. März bis jetzt 1122 Downloads. Und da sagte Klaus, hättest du nie gedacht, ne? Das hätte ich nicht gedacht, ne? Oh, das ist schön. Das ist schön, ja. Du kannst ja jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ja mit deinem Versuchslabor ja auch bei archive.org. Da kommst du nicht dran mit, ne? Nee, da komme ich bei Weitem nicht dran. Also da bin ich so, ja, bei 200 irgendwas. Ab und an. Ja. Aber gut. Jetzt wollen wir mal gucken. Das war jetzt Ende März. Das war jetzt Ende März, dann April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Also fast 7 Monate 1000 Downloads. Also da kann ich mal ganz, ganz lieb Danke sagen. Wir haben jetzt die eine. Ich auch, ja. Wir haben die ein oder andere Folge, die ist auch über 1000 und das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt möchte ich was sagen. Da wird Klaus jetzt vielleicht ganz rot werden. Mhm. Na, da bin ich gespannt. Ich sitze ja alleine hier, da sieht ja keiner was. Unsere letzte Face of Death-Folge, das war die Folge 15, glaube ich, ne? Ja. Die haben wir am 20. Oktober 2016 aufgenommen. Richtig. Heute ist der 8. November. Ja. Wir haben 1004 Downloads. Puh, das ist sauber. Also. Ja, Mensch, kann ich auch nur sagen, vielen Dank, das ist ja toll. Da habe ich auch gesagt, danke, danke. Und wie sagt man am besten Danke? Mit Geschenken. Mit Geschenken. Ah, okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was kriege ich? Ach so. Du hast schon. Ich habe schon. Ja, der eine oder andere wird es gesehen haben bei Twitter. Wir haben Tassen designen lassen, die unserem Logo ein bisschen nachempfunden sind. Leider sind die Tassen ein wenig ins Blutbad gefallen. Mhm. Es stehen hier noch drei Stück sinnlos umher und eine wollen wir erstmal verlosen. Ich habe selber keine vernünftige Idee. Klaus hat sich auch noch nicht großartig geäußert. Es macht Bing. Ich muss mal ausmachen kurz mein Telegram. Entschuldigung. Macht nichts. Ich habe keine großartige Idee. Aber vielleicht können wir das ja mal so hinbekommen, dass ihr uns bis zur nächsten Folge in den Kommentaren oder via Twitter Direct Message am besten per Direct Message, uns mal schreibt, wie wir es denn mal den Leuten anbieten können, dass wir eine Tasse an den Mann bringen. Jetzt kommt aber nicht mit sowas, wer einen Kommentar schreibt oder so. Seid mal kreativ, oder? Ja, Direct Message muss man schauen, funktioniert ja nur dann, wenn wir auch den Leuten folgen, die uns folgen. Das muss man ausprobieren. Nee, geht das jetzt ganz immer? Ich glaube, weil es kein geschützter Account ist, glaube ich, oder? Ja gut, aber irgendwie werden die Vorschläge schon ankommen. Das ist ja kein Problem. Oder schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Genau. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir die Tassen an den Mann bringen können, weil, wie gesagt, einfach so einen Kommentar einreichen. Ja, das wäre jetzt zu einfach, aber die Tasse soll man sich schon verdienen. Klaus hat ganz klar gesagt, er möchte keine Leichenteile geschickt bekommen. Nein, bitte nicht. Ich habe keinen Platz mehr in der Tiefkühltruhe. Ich meine, ich habe das keine Verwendung. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Ja. Ja. Dann lass uns mal so langsam in Richtung unseres Podcasts einsteigen, und zwar mit den beiden Kommentaren, die das letzte Rätsel gelöst haben. Das kannst du ja vielleicht nochmal vorlesen, und dann kannst du ja nochmal uns die Lösung präsentieren. Ja, in dem Rätsel ging es das letzte Mal um die Frage von einem krassen Karnevalisten, der sich mit fremden Federn geschmückt hat und dafür lebenslänglich in die Klapsmühle gekommen ist. Das war so der Text im Groben. Die richtige Lösung wäre gewesen Edward T. Jane oder Gain, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Ich erzähle mal kurz, was ich über den Mann rausgefunden habe. Und zwar, als im Jahr 1957 eine Ladenbesitzerin aus Wisconsin entführt wurde und die Polizei daraufhin die Farm von Edward Gain durchsuchte, machte sie einen grausigen Fund. Neben der ausgeweideten Leiche der Entführten stießen die Beamten auf Teile von mindestens 15 weiteren weiblichen Toten. Nasen, Geschlechtsteile, ausgetrocknete Menschenhaut und daraus gefertigte Sesselbezüge sowie Gesichtsmasken. Ebenfalls daraus gefertigt diverse Kostüme. Ja, es stellte sich heraus, dass Gain zwei Frauen ermordet hat und die restlichen hat er sich auf dem Friedhof besorgt, indem er sie ausgegraben hat. Dafür ist er nicht ins Gefängnis gekommen, sondern in eine Nervenheilanstalt, weil er als schuldunfähig anerkannt wurde vom Gericht. Dort ist er 1984 an Krebs gestorben. Ja, heftig. Also ganz ehrlich, also das ist ja ein Fall, das wäre ja eigentlich ein Fall für uns gewesen, ne? Also du, was hast du gerade gesagt? Der hat da Möbel rausgebaut, also Ohrensessel oder vielleicht auch Nasensessel, dann sitzt du auf einer Nase. Boah, krass. Also, nee, ja, der Fall war auch, was heißt Vorbild, aber so Inspiration für den einen oder anderen Film auch. Ich glaube, im Schweigen der Lämmer gibt es eine Szene, wo sich auch jemand so Kostüme bastelt. Das ist aber nicht der Hannibal selber, sondern irgend so ein Trittbrettfahrer, wenn ich mich richtig erinnere. Und diverse anderen Filme gibt es auch, die darauf basieren, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für uns ein Fall gewesen wäre. Ich fand den schon relativ grausam. Das, wieso? Mal ganz ehrlich, also wir haben ganz andere Sachen gehabt. Also denk an unser Mörderhotel oder der da die Kinder gebacken hat. Das war jetzt auch nicht so. Oder? Ja, das stimmt. Ja, wir haben zwei richtige Lösungen. Könnt ihr in den Kommentaren lesen. Einmal vom Isopode und einmal vom Alex. Und Klaus hat sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen mit dem Carsten befasst. Der hat nämlich eine falsche Lösung, ne? Ja, Carsten hat uns geschrieben, hui, das Rätsel ist diesmal aber etwas schwer. Ich versuche mich mal an einer Lösung in der Hoffnung, mich nicht total verrannt zu haben. Der Ansatz ist gar nicht schlecht. Er schreibt, krasser Karnevalist gleich ein Hochstapler, sich mit fremden Federn schmücken, gleich unberechtigt einen akademischen Titel führen, lebenslang, das könnten auch 15 Jahre sein, und in der Klapsmühle gleich Psychiatrie, aber vielleicht als Patient. Das passt auf Gerd-Uwe Postel, der sich 1980 bis 1995 unter anderem als Psychiater ausgegeben hat und in verschiedenen Einrichtungen in teils leitender Funktion gearbeitet hat. Von der Idee her gut, aber leider, lieber Carsten, nicht der Gesuchte, den wir gesucht haben. Ja. Aber das ist auch ein sehr interessanter Fall hier, der Postel, der war mal bei Böhmermann und Schulz in der Fernsehsendung, habe ich den mal gesehen. Okay. Die kann man auf YouTube, gibt es die noch zum Anschauen. Psychiater, Psychosen, Psychopathen, also ich bin bei unserem heutigen Fall nicht sicher, ob es ein Psychopath ist, zumindest wie man da vorgegangen ist, ist das, glaube ich, in die Schiene einzuordnen. Ich kann ja mal kurz mal so die Einleitung euch geben. Also man könnte sagen, dass es diesmal um einen klassischen Disco-Mord geht, der sich in den 80er Jahren zugetragen hat. Der Mörder ist mit einer Brutalität vorgegangen, dass man denken könnte, er ist ein geisteskranker Psychopath oder ein rachsüchtiger Liebhaber. Aber hören wir doch erstmal in den Fall hinein. Sonja Addy war 16 Jahre alt, als sie am Samstag, den 22. August 1987, in die Diskothek Tartuffe in Bevern bei Bremervörde ging. Dort traf sie den damals 19-jährigen Michael B. und stieg gegen 1 Uhr nachts für ein Stelldich ein in sein Auto auf dem Parkplatz. Nach dem Sex soll das Mädchen in die Disco zurückgegangen sein. Die letzten Zeugen sahen Sonja Adi um 1.50 Uhr, als sie per Anhalter noch zu einer weiteren Feier aufbrechen wollte. Doch zwischen 2 und 5 Uhr morgens geschah der Schülerin Grausames. Ja, das hört sich halt so klassisch nach Disco-Mord an. Und wenn man sich jetzt mal das Ganze anguckt, wie die Leiche zugerichtet ist, sagt man ja, okay, das ist jetzt nicht großartig schlimm, nichts abgetrennt, aber sie wurde zuletzt um 1.50 Uhr von einem Taxifahrer lebend gesehen, ganz in der Nähe von der Diskothek. Und irgendwann in der Nacht muss ihr dann der Täter aufgelauert sein, hat sie gefesselt, entkleidet und mit einem Strick an Arm und Bein gefesselt. Und anschließend schnitt er, und jetzt kommt es, 67 Mal in Hals, Brust und Genitalbereich. Die Leiche ist natürlich komplett ausgeblutet bei so vielen Stichverletzungen. Und Stunden später wurde die Leiche von einem Landwirt und seiner Frau auf einem Feldweg in der Nähe von der Ebersdorfer Feldmark gefunden. Bis heute konnte nicht geklärt werden, ob es ein Sexualverbrechen war. Ich meine, 67 Mal auch im Genitalbereich, wahrscheinlich alle Spuren, die noch da waren, die einer Vergewaltigung hätten nachgewiesen werden können, sind wahrscheinlich komplett zerstört worden. Und ich habe halt die Einladung so besprochen, dass es für mich einfach ein geisteskranker Psychopath ist oder dass es irgendein rachsüchtiger Liebhaber sein muss, Eifersucht oder was auch immer. Weil ich meine, wer sticht 67 Mal auf irgendeinen Menschen ein? Ja, das ist also nicht, das ist keine Affekthandlung, würde ich auch sagen. Das ist, da musst du schon irgendwie da gezielt vorgehen, glaube ich. Ich weiß nicht, oder ja, wenn es ein Racheakt ist, ich weiß nicht, ob man sich so selber in Wut und Rage bringen kann. Kann ja, auch sein, aber du musst immer überlegen, also ich meine, man weiß nicht, wie manche Leute anfangen zu ticken. Was weiß ich? Ich meine, gut, sie war 16, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wenn sie jetzt, sage ich mal, ihren Freund betrogen hat und er hat es rausbekommen und er war unsterblich verliebt in sie, du weißt ja nicht, was für Synapsen bei irgendjemandem dann oben im Kopf ausgeklinkt werden, die dann jemand zu so einer Tat hinschreiten lassen. Also ich meine, 67 Mal einstechen, also das finde ich schon echt krass. Oder es muss wirklich einer, also ich meine, wir können jetzt rumspinnen, wir können jetzt auch sagen, das kann jetzt natürlich auch einer sein, ich meine, das wird alles nicht genau erläutert, das kann jetzt auch einer sein, der einen absoluten Hass auf Frauen hat. Der einfach sagt, ich hasse Frauen. Hört man ja auch immer wieder, ich hasse Frauen oder es gibt ja auch welche, die hassen Pferde, es werden Pferde abgestochen oder Hunde oder was weiß ich, die dann, ja, wenn da einer jetzt, könnte auch sein, dass da jetzt einer sagt, ich mag keine Frauen, ich hasse die abgrundstiefst und ja. Du meinst, das wäre dann diese Geschichte zur falschen Zeit am falschen Ort und dann hat sie halt erwischt, weil sie jetzt irgendwie da per Anhalter oder was versucht hat wegzukommen. Gut, ja, das wäre denkbar. Also was ich sagen kann von einem Freund ist in der ganzen Geschichte nicht die Rede, dass sie einen Freund gehabt hätte. Also ja gut, wenn wir in den Fall einsteigen, also es ist mal wieder so ein klassischer Face-of-Death-Fall. Wir haben irgendwie immer ein Händchen dafür. Ja. Ermittlungspannen, Beweise verschwinden, Fusch am Tatort und ist ja alles passiert. Das scheint immer die Grundvoraussetzung zu sein für unaufgeklärte Fälle, dass das nämlich gerade bei der Ermittlung einfach Murks gebaut wird. Ich würde mal zu den Beweisen gehen an der Stelle. Da haben wir schon gehört, dass sie mit diesem Hanfseil gefesselt wurde. Das ist so ein typisches Equipment, was man so in der Landwirtschaft verwendet. Also es wird auch von einem Pferdeseil beziehungsweise von einem Kuhstrick gesprochen, also irgendwas, was in der Landwirtschaft gebraucht wird. Am Rücken der Leiche klebte das Mittelstück eines Messers. Das ist jedoch unter den Beweismitteln heute nicht mehr zu finden. Dann gab es eine blaue Socke, die hing über einem Weidezaun, und es gab zwei weiße Socken, die lagen in der Nähe der Leiche. Aber auch die sind ebenfalls in der Asservatenkammer nicht mehr zu finden, Stand heute. Die Kleidung des Opfers lag im Gras verstreut, und eine weitere Socke wurde gefunden, die wohl als Knebel benutzt worden ist. Und genau da fand man dann Jahre später DNA-Spuren, ebenso am Seil. Da werden wir aber nachher noch ein Wort drüber verlieren, wie die da wohl hingekommen sind. Es wurde auch nie zweifelsfrei geklärt, wie und wo die Sachen alle verteilt ist, und diese brutalen Stich- und Wunden im Genital- und Afterbereich, das haben wir eben schon gesagt, die deuten eigentlich darauf hin, dass es sich bei der Tat möglicherweise um einen Racheakt gehandelt hat. Also doch eher was, was Richtung Wut und Enttäuschung geht. Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, es ist eine abgebrochene Messerspitze verschwunden, es sind die beiden weißen Socken verschwunden. Ja. Wenn man im Netz recherchiert, man findet dazu nicht mehr Informationen. Die Frage stellt sich dann wirklich, was ist denn da passiert? Also ich meine, man kann jetzt rumspinnen. Wurde da jetzt irgendwie wer von der Asservatenkammer geschmiert und sagt, komm, lass das mal verschwinden? Waren die Sachen wirklich in der Asservatenkammer? Weil ich habe keine Ahnung, wie Sachen aus einer Asservatenkammer verschwinden können. Die werden noch da abgelegt, in Tüten, in Kartons. Das hatten wir schon mal in einem Fall. Da war das wohl irgendwie so, kannst du dich erinnern? Da waren Akten verschwunden und die sind dann irgendwann in einem Archiv gefunden worden. Die hat einer einfach quasi archiviert und von dem einen zum anderen Platz geräumt und das nicht gescheit dokumentiert. Ich weiß nicht, in welchem Fall das war, aber da sind die in diesem Polizeiarchiv dann aufgetaucht irgendwann, auch Jahre später, die Akten. Ja, aber das waren jetzt nicht die einzelnen Pannen. Ich habe ja eingehend gesagt, wir haben ja noch, also bei den Ermittlungen und bei der Obduktion sind da noch Pannen passiert. Fangen wir mal mit den Ermittlungspannen an. Wenn man sich die Arbeitsweise anguckt, die damals in den 80ern zugrunde gelegt wurde, da haben die Ermittler ohne Handschuh gearbeitet meistens, unsauber, und haben somit auch die Beweisstücke verunreinigt. Wir erinnern uns, Klaus hat gerade gesagt, dass irgendwelche DNA-Spuren irgendwo gelandet sind an einer Socke. Na gut, ich meine, wenn natürlich einer keine Handschuhe trägt, dann lässt er erstmal an der Socke natürlich seine DNA-Spuren. Wenn er, wie es hier beschrieben ist, in unserer Quellen blutige Hände hat, das heißt, also in dem Blut ist das DNA der Toten, des Täters natürlich, und wenn ich jetzt eine Socke damit anfasse oder jetzt auch zum Beispiel das Hanfseil anfasse, dann kann ich natürlich auch die DNA von anderen Leuten und natürlich auch von mir als Ermittler auf das fremde Material übertragen. Und man sieht ganz klar, also Handschuhe, Mundschutz, Hygiene waren bei der Spurensicherung damals nicht zwingend notwendig. Und in der heutigen Zeit ist das ein bisschen anders. Und beim Transport der Leiche, da war ja auch noch so ein bisschen was, ne? Ja, beim Transport der Leiche wird halt gesagt, dass man sich das wohl so vorstellen kann, dass die Leiche halt in einer Wanne abtransportiert wird. Und was die wohl damals gemacht haben, die haben in diese Leichenwanne zusätzlich auch mal die Beweisstücke mit reingeschmissen. Ja? Da gibt es wohl auch Fotos von. Unter anderem gibt es auch Fotos vom Tatort, habe ich gelesen, wo man sieht, dass die Beamten tatsächlich mit also blutigen, sogar ungeschützten Händen an dem Seil rumfingern. Habe ich leider im Netz kein Foto von gefunden, hätte ich gerne eins von gehabt. Ja, und was ist dann passiert? Man nimmt an, dass beim Transport aus der Scheide des Opfers das Sperma von dem sexuellen Kontakt mit dem Michael B. nachträglich noch rausgelaufen ist und somit diese DNA-Spuren von diesem Michael B. auf das Seil gelangt sind. Im Gerichtsverfahren gegen Michael hat natürlich die Verteidigung damit ein ganz sehr, sehr starkes Argument gehabt. Das werden wir später hören, wenn wir über die Gerichtsverhandlungen mal sprechen. Ja. Dann gibt es noch eine Gutachterin, die Heidi Pfeiffer, die aus dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Münster kommt. Und die sagt, dass damals Leichen nicht unbedingt so sorgfältig obduziert wurden, wie es vielleicht heute üblich ist. Man hätte damals Handschuhe getragen, aber eher um sich nicht selbst zu infizieren an irgendwas. Aber so Bewahrung von Spuren wäre damals eher so sekundär gewesen. Da scheint sich dann irgendwann mal richtig was geändert zu haben an der Stelle. Ich glaube, heute sind die sehr pingelig damit. Ja, und jetzt setzen wir noch das I-Pünktchen oben drauf mit den ganzen Ermittlungspannen. Klaus hat ja gerade so schön Akten in den Raum geworfen. Wir haben ja festgestellt, dass dieses abgebrochene Messerstück verschwunden ist. Die weißen Socken sind verschwunden. Und auch in diesem Fall sind zahlreiche Akten bis heute spurlos verschwunden. Eine Ermittlungspanne, die nicht aufgeklärt werden kann und was nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wo sind jetzt diese ganzen Beweisstücke? Und vor allem, wo sind die Akten? Also wir können gleich sagen, also sie sind nicht in irgendeinem Archiv aufgetaucht. Sie sind weg, definitiv. Die sind weg, ja. Ja. Dann kommen wir nochmal. Ja. Hat einer mit nach Hause genommen, Homeoffice. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist eigentlich unglaublich, dass sowas passiert. Also bei so einem Fall, wo es so viel Brutalität und wo es ja in dem Fall auch wieder um ein 16-jähriges Mädchen geht, dass da nicht mehr Fürsorge getragen wird von den Ermittlungsbehörden, das finde ich immer schon ja ziemlich traurig eigentlich. Ja, und Ende der 80er hat man in Großbritannien das allererste Mal die DNA-Untersuchungstechnik angewandt und 1990 erst hat man beim Bundesgerichtshof die kriminalistische Methode zur Aufklärung schwerer Verbrechen durch eine DNA-Probe zugelassen. 1990 erst, obwohl es Ende der 80er in Großbritannien schon gang und gäbe war oder es gerade eingeläutet wurde. Und das erste Fachkommissariat der Rotenburger Polizeiinspektion hat mit Unterstützung des Landeskriminalamts Niedersachsen und Hamburg den Fall Eddie erst wieder im Sommer 2008 aufgenommen. Also wie gesagt, im Jahre 1990 wurde zugelassen, wurde vom Bundesgerichtshof zugelassen, dass man die DNA-Spuren jetzt verwenden darf und man hat wirklich erst im Sommer 2008, also vor 8 Jahren erst, das Ganze nochmal aufgerollt. Ja, und zwar hat das wohl stattgefunden im Rahmen einer Überprüfung von ungeklärten Mordfällen. Das heißt, scheinbar gehen die ihre Akten mal durch, die Cold Cases heißen die im Englischen, ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, ob die da auch so einen Fachbegriff für haben. Und dabei ist der wohl wieder hochgepoppt und ja, man hat dann nach Verdächtigen gesucht und die Ermittler befragten wohl an die 100 Personen im Zusammenhang mit dem Mordfall Sonja Addy. Und bis heute gibt es aber eigentlich nur 2 Verdächtige, die man wirklich nennen könnte. Ich fange mal mit dem Hauptverdächtigen an, weil nach der Tat im Jahre 1987 galt Michael B., wir erinnern uns, das ist der Mann vom Disco-Parkplatz, der war zuerst Zeuge. Der hat aus der Zeitung erfahren, hat er gesagt, dass Sonja Addy tot ist. Und das hat er den Beamten erklärt und hat sich bei ihnen gemeldet, bei der Kripo, und sagte aus, dass er während des Disco-Besuchs spontan und einvernehmlich Geschlechtsverkehr mit der Schülerin im Auto auf dem Parkplatz gehabt hätte. Und es wäre wohl so gewesen, seine feste Freundin, die habe in der Zwischenzeit in der Diskothek auf ihn gewartet. Ich gehe mal davon aus, die hat nicht gewusst, was er auf dem Parkplatz treibt. Und Michael B. gab dann freiwillig eine Speichelprobe ab und ließ seine Kleidung und das Auto auf Blutspuren untersuchen. In beiden Fällen, sowohl auf der Kleidung wie auf den Sitzen und das Innere des Autos, wurde weder Blut noch DNA-Übereinstimmung nachgewiesen mit dem des Opfers. So. Ja, aber DNA-Spuren wurden trotzdem gefunden. Jetzt kommen wir nämlich zur ersten Verhandlung gegen Michael Biel. Und zwar DNA-Spuren hat man an den Asservaten, die da noch da waren, die paar, nachgewiesen. Und dann kam es am 6. Juli 2008 zur Festnahme, 21 Jahre später, also nachdem der Mord passiert war. Ich habe es am Anfang gesagt, Mord verjährt nicht. Also nach 21 Jahren hat man ihn verhaftet. Und er wurde für 359 Tage in Einzelhaft in einem Stader Gefängnis eingesperrt. Und das war nur Untersuchungshaft. Also das war nur Untersuchungshaft, ja. Ja, ich dachte, Untersuchungshaft wäre weniger, aber man kann da, ja, 359 Tage, ist halt fast ein Jahr war er in Untersuchungshaft. Und die Anklage belief sich auf Mord aus Heimtücke. Das Hauptindiz war in diesem Verfahren natürlich jetzt die DNA-Spuren des Angeklagten auf den Fesselungsseil. Und ja, wir haben ja gehört, die Polizei hat ohne Handschuh mit blutverschmierten Händen die Socken und das Seil angefasst. Und das hat auch eine Gutachterin so gesehen und zweifelte das an, dass die DNA-Spuren dann doch durch eventuelle Ermittler übertragen worden sind. Die Verteidigung hat das ähnlich gesehen und hat das Ganze angefechtet, weil man nennt sowas sogenannte Sekundarübertragung, also durch eine zweite Person übertragen. Und man hat das halt den Ermittlern und Forensikern in die Schuhe geschoben, hat gesagt, pass mal auf, ihr habt nicht sauber gearbeitet und die DNA-Spuren können auch genauso dort übertragen sein. Und der wichtige Zeuge für den Michael B. ist der Taxifahrer, der Sonja Adi noch lebend gesehen hat, nachdem Michael B. mit seiner Begleitung, der war mit seiner Freundin da, schon lange weg war. Von daher passt das also vom Zeitablauf her, vom Alibi her nicht. Und am 7. August 2009 wurde er nach 34 Verhandlungstagen freigelassen. Es gab einen Freispruch. Und ja, jetzt kommt für mich eine sowas von lachhafte Zahl. Die finde ich schon frech. Ja, deswegen habe ich so extra reingeschrieben. Weil ich finde das auch, wenn er wirklich unschuldig ist, ist das unmöglich. Aber erzähl mal. Er hat halt 359 Tage, ein Jahr in Haft gesessen. Und pro Hafttag, den er dort gesessen hat, hat er 11 Euro bekommen. Das sind 3.949 Euro. Dafür hat er ein Jahr unschuldig in Knast gesessen. Ja, als Entschädigung für ein Jahr Knast. Das ist ein Witz. Das ist nicht viel. Nee, das ist für viele gerade mal ein Monatsgehalt. Ne? Und er war ein ganzes Jahr weg. Das ist aber ein gutes Monatsgehalt. Ja. Gut, das ist ein gutes Monatsgehalt, aber es ist ein ganz komisches Jahresgehalt, wenn du überlegst, dass ein ganzes Jahr weg war. Da kommst du nicht weit. Ja, auf jeden Fall, das war natürlich klar, das hatten wir eben schon gesagt, diese Sekundärübertragung, das ist natürlich der ganz wichtige Punkt für die Verteidigung. Ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, wenn die natürlich hergehen und in diese Wanne, wo die Leiche abtransportiert wird, auch die ganzen Beweismittel mit reinwerfen und zwar ohne, dass die großartig in Tüten verpackt waren, das kannst du ja als Beweis eigentlich dann nicht mehr hernehmen. Und aus meiner Sicht zu Recht der Freispruch. An der Stelle. Interessant ist eigentlich, dass es noch eine zweite Verhandlung dann gab. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht kriegen wir es zusammen ja jetzt hier auf die Schiene, wie sie da jetzt nochmal drauf kommen. Weil Monate später da hat sich der Bundesgerichtshof den Freispruch nochmal überlegt und hat ihn aufgehoben. Und im September 2010 wurde Michael B. erneut festgenommen, und zwar in seiner Wahlheimat. Der ist wohl ausgewandert nach Venezuela. Ist nach Deutschland ausgeliefert und vor dem Landgericht Werden begann am November 2010 die zweite Verhandlung. So, Grund für die Neuverhandlung waren Aussagen des Angeklagten aus der Polizeivernehmung, die bisher nicht verwertet worden waren. Kurz nach der Bluttat hätte Michael B. eine Schuld mit den Worten eingeräumt: Es kann sein, ich kann es nicht ausschließen. Diese Aussage sowie weitere Indizien veranlassten die Bundesrichter den Freispruch von Michael B. aufzuheben. Nach Mangel an Beweisen wurde Michael B. im Mai 2011 zum zweiten Mal freigesprochen. Wieso haben die diese Aussage nicht schon in der ersten Verhandlung auf dem Tisch gehabt? Verstehst du das? Nee, also wie gesagt, ich verstehe so vieles nicht. Ja. Die ganzen Ermittlungspannen, die passiert sind, okay, die waren vielleicht nicht so geschult, dass sie Handschuhe tragen müssen und sauber arbeiten müssen. Ja, dass dann die ganzen Akten oder einige Akten verschwinden und Socken verschwinden und dass man auf einmal sagt, huch, wir haben vergessen, der hat ja eine Aussage getroffen, die hört sich ja also an, das ist ja fast so ein, das ist ja schon fast ein Schuldeingeständnis. Ich kann es aber nicht ausschließen. Das hört sich für mich an so, ich war besoffen und weiß es nicht. Ja, so klingt es, genau. Ja. Aber ich meine, selbst, weiß ich nicht, ob man im Suff 67 mal auf jemanden einsticht, das ist alles schon ein bisschen sehr, sehr weit dahergeholt. Es gibt ja noch einen zweiten Verdächtigen und da gab es im Gerichtsverfahren im Jahre 2009 einen zweiten Verdächtigen, der ins Visier genommen wurde. Und zwar der 48-jährige Ferdinand H., der hat im Jahre 1981 bereits die 21-jährige Swarmje Starke aus Neunkirchen bei Cuxhaven mit mehr als 60 Messerstichen, da sind wir schon wieder bei einem Punkt, wo ich sage, könnte sein, umgebracht. Und der Mord an Sonja Adi geschah außerdem auf den Tag genau 6 Jahre nach der Bluttat am ersten Opfer. Und nach eingehender DNA-Untersuchung und einem Gutachten des niederländischen Landeskriminalamts schied der zweite Tatverdächtige allerdings aus. Es konnte halt kein genetisches Material in den Asservaten festgestellt worden. Aber wenn man jetzt überlegt, man hat die Aussage bei der ersten Verhandlung von dem Michael B. ignoriert, aber hat jetzt bei dieser zweiten Verhandlung hat man aber oder es ist aufgefallen, oh, das ist ja genau ein Jahr oder auf den Tag genau 6 Jahre nach der Bluttat. Das hat man sich gemerkt. Also da sind so viele schwammige Sachen passiert, da kann ich echt nur im Kopf schütteln. Ja, das ist vor allem, wir hatten jetzt öfter mal so die Fälle, wo irgendwelche Prominenten involviert waren, wo ich mir ja noch vorstellen kann, dass irgendjemand irgendwas mal verschwinden lässt. So jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen Verschwörungen, aber es heißt immer so schön, jeder hat seinen Preis und ich weiß nicht, wenn du genug Geld geboten kriegst, vielleicht sagst du, okay, ich lass mal was verschwinden, ne? Weil irgendein Prominenter im Spiel ist, der die entsprechenden Hebel stellen kann. Aber hier in dem Falle, es sind im Fokus sind zwei Teenager, ein 19-jähriger Bub und ein 16-jähriges Mädchen. Aber für mich, ich würde jetzt so vom drauf schauen, diesen Ferdinand H., wenn der schon einen ähnlichen Mord begangen hat, ja, hier, ich sag mal, Modus operandi, ja, genau, genau passend. Und dann zu sagen, den können wir aber nicht, weil wir finden die DNA-Spuren nicht. Natürlich findet ihr nicht, weil ihr das beim Sichern der Spuren schon verbaselt habt, die ganze Geschichte, ne? Gut, jetzt jemanden generell, nur weil er einmal einen Fehltritt begangen hat, immer zu sagen, der ist es dann bei dem auch gewesen, geht natürlich auch nicht, aber dieser Freispruch von Michael B., der ist ja nach wie vor für die Eltern von Sonja Adi zweifelhaft. Ich habe das jetzt gerade heute noch gefunden. Es gibt eine ganz kleine Reportage über diesen Fall. Das war Spiegel TV, glaube ich. Die werden wir in die Shownotes reinpacken. Ja, ja. Die hatte ich auch. Das war das Erste, wie ich den Fall. Ich gucke immer erstmal nach Videos. Ja, die habe ich gesehen. Ja. Die ist auch ganz, ganz interessant und. Weil da meldet sich der Vater zu Wort, der genau. Also immer noch davon ausgeht, dass Michael B. Unrechtmäßig freigesprochen ist. Also er hält Michael B. für den Täter nach wie vor. Zweifel und Fragen ist immer so ein schöner Punkt, den wir haben. Und der Vater zweifelt natürlich, das ist ganz klar. Also ich glaube, wenn deine Tochter auf die Art und Weise umgebracht wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sowas wegstecken kann. Irgendwo. Nee. Das ist also die Fragen stehen natürlich im Raum, was geschah mit den verschwundenen Beweisen. Das werden wir nicht lösen können. Ich werfe sie trotzdem mal hier mit in die Runde, auch für die Zuhörer, um vielleicht gerne auch wieder eine Diskussion da anzuregen in Kommentaren oder auch gerne mal per Audio. Das nächste Frage, die sich stellt, wie hätte Michael B. das Opfer töten können, ohne Blutspuren aufzuweisen? Oder überhaupt aussagekräftige Spuren zu hinterlassen. Also ich gehe davon aus, die haben sich wirklich spontan in der Disco getroffen Und ich weiß nicht, ob du spontan im Auto immer Gummihandschuhe und alles dabei hast, um so einen Mord mit bis zu über 60 Messerstichen so zu begehen, dass du keine einzige Spur hinterlässt. Ich bin der Meinung, das muss man planen. Ja. Also so spontan kann ich mir das nicht vorstellen. Wahrscheinlich, ich gehe dann nach wie vor davon aus, oder ich gehe davon aus, es ist ein völlig fremder Täter, den wir hier gar nicht auf dem Schirm haben, der halt auf der Flucht ist irgendwie oder geflüchtet ist oder so. Weil wenn es wirklich der Michael B. war, der muss ja im Vollschutzanzug gewesen sein. Weil mir kann keiner erzählen, der jemanden absticht, dass man an dem keine DNA oder Blutspritzer findet, weil du hast keinen Spiegel, du musst ja wirklich, klein genau musst du dich ja komplett waschen oder so oder eine Chemiedusche machen. Ich weiß, also ich habe eine ähnliche Diskussion, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Das hat mit einem Fall zu tun, der hier bei uns in der Nähe passiert ist. Da habe ich mich dann auch gefragt, dürfen Ermittler, wenn sie einen Tatverdächtigen haben und sagen, Mensch, du hast jemanden umgebracht, erstochen, erschossen, wie auch immer, dürfen die so eine, ja, ich sag mal, so eine Komplettkörperanalyse machen, um zu gucken, hast du irgendwo an irgendeiner Haarwurzel einen Blutspritzer von einem fremden Körper? Das weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, der vielleicht bei der Kripo arbeitet oder Forensiker ist, wäre mal interessant zu wissen, darf man Tatverdächtige komplett von oben bis unten so abscannen? Ist das erlaubt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Müsste ich jetzt mit irgendwelchem Halbwissen, was ich aus irgendwelchen Fernsehkrimis mal gesehen habe, daherkommen möchte ich aber nicht. Würde mich auch interessieren. Da eine fundierte Aussage mal zu bekommen, wäre klasse. Und die nächste Geschichte, die natürlich offen ist, welches Motiv soll Michael B. denn bitte gehabt haben? Dass also die Sonja Adi so zuzurichten an der Stelle. Das, weil der und dann anschließend wieder in die Disco gehen und mit seiner Freundin nach Hause fahren. Du brauchst für einen Mord doch auch immer ein Motiv, um so einen jemanden zu verurteilen, oder ist es nicht so? Ja, aber es ist ja auch schon krass. Ich meine, der war 19. Ich meine, das ist ja schon dreist, sage ich jetzt mal. Dreist, lässt seine Freundin in der Disco zurück, geht raus mit einer 16-Jährigen, hat mit der Geschlechtsverkehr, bringt sie dann um, sticht sie ab auf übelste Art und Weise. Nachweislich ist er bekannt, dass er mit seiner Freundin die Disco verlassen hat. Es gibt keine Informationen darüber, über Verhörprotokolle. Vielleicht waren sie ja so pfiffig, und haben natürlich logischerweise die Freundin von Michael B. verhört und haben gefragt, bist du denn mit dem aus der Disco gegangen? Und ich glaube nicht, dass der blutverschmiert in die Disco gegangen ist, nachdem er da 67 Mal auf ein Mädchen eingestochen hat und sagt, so Schatz, wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe da gerade mal wen um die Ecke gebracht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allem hätte er laut diesem Spiegel-TV-Bericht, die Fundstelle ist noch 20 oder sogar 25 Autominuten entfernt von der Diskothek. Also er hätte auch noch mit dem Auto noch mal extra wegfahren müssen dafür. Und dann die ganze Geschichte mit dem Fesseln, das muss ja auch geplant sein. Geplant werden. Und dafür lohnt sich auch diese RTL-Doku, die kurze, da anzuschauen, was Michael B. selber sagt, weil er bringt das auch vor. Er sagt, weil es dann auch um Sexualmord ging und er sagt dann irgendwie, warum soll ich denn mit der auf 20 oder 25 Minuten mit dem Auto fahren bei Regen? Auf dem Feld mit ihr Geschlechtsverkehr haben, wenn ich ein trockenes Auto habe oder irgend sowas, sagt er da wo ich das Gefühl habe, der weiß auch selber nicht mehr, was er noch sagen soll, dass die Leute ihm glauben, dass es nicht war. Also der ist, ich glaube, der ist auch durch dann an der Stelle, wenn das immer vielleicht wieder. Sollten manche Leute unseren Podcast einfach mal hören und vielleicht werden wir auch irgendwann, vielleicht werden wir so kleine Helferlein mal bei der Polizei und dürfen unsere Meinung einbringen. Aber eine Frage haben wir ja noch, ne? Ja, das wäre die warum man sich so sicher ist, dass Ferdinand H. das Mädchen nicht ermordet hat. Das ist halt, wie gesagt, dieser 48-Jährige, der eine ähnliche Tat schon in Cuxhaven verbracht hat. Und ja, gut, man hat halt gesagt, wegen der DNA, weil man nichts gefunden hat, ist er aus dem Fokus raus. Aber es wird halt nicht weiter erwähnt, wie tief die Ermittlungen gegen Ferdinand H. dann wirklich waren. Das, ja. Man weiß es nicht. Das ist schwierig an der Stelle. Können wir an dieser Stelle mal wieder sagen, wir haben mal wieder einen ungelösten Mordfall. Das sind also meiner Meinung nach sowieso die schönsten, kann man nicht sagen, aber zumindest die interessantesten Fälle, die wir haben. Wobei vom letzten Krimi-Rätsel, da weiß man den Täter. Das hätte mich schon interessiert. Ich werde mich da mal belesen, was du da hast. Dieser Mr. Gain. Ja, aber es zeigt sich ja immer wieder und wir schaffen es ja auch immer irgendwie Fälle auszubuddeln, wo wirklich Ermittlungspannen gelaufen sind. Und viel schief gelaufen ist und Sachen verschwunden sind. Wenn ich mich recht entsinne, es ist aber viel bei deutschen Fällen passiert, ne? Also ich glaube, bei der Black Dahlia oder so, da war doch auch irgendwas. Aber da waren ja auch Promis im Spiel, glaube ich, ne? Nicht Black Dahlia, bei der Nitribit. Da waren Promis mit, ja. Also an dieser Stelle können wir sagen, ihr könnt euch da jetzt eure eigenen Gedanken machen. Teilt uns die natürlich in den Kommentaren mit, weil wir kommen jetzt nämlich gleich, wenn wir den Fall abschließen. Das macht nämlich Klaus immer ganz gerne. Der macht die Tür nämlich zu. Der macht nämlich Case Close, aber jetzt noch nicht, aber jetzt noch die Kommentare. Und dann natürlich das neue Krimi-Rätsel. Von meiner Seite, ich habe nichts mehr zu sagen. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ich bin wieder mal ratlos, aber auch aus meiner Seite, dieser Fall, den müssen wir so offen wie er ist, abschließen an der Stelle. Tjo. Damit gucken wir bei den Kommentaren mal rein, oder? Ja. Da gab es nämlich einiges. Einiges und wir fassen den einen oder anderen zusammen, das ist nicht böse gemeint, aber wir wollen natürlich diesen Podcast nicht mit langen Kommentaren füllen. Wir sind für jeden Kommentar dankbar. Klaus hat es ja gerade mal ganz kurz erwähnt. So ein Audiokommentar, also ich glaube ganz am Anfang hatten wir mal einen von den Karaman-Campern, den fand ich ganz witzig und ich glaube der Butler, der hat uns auch mal eingeschickt. Also wenn ihr Lust habt, Audiokommentare, immer gerne her damit, aber kommen wir doch mal zu den Kommentaren, die man uns zur letzten Folge geschrieben hat. Da war als erstes der Chaoskuchen. Der kann froh sein, dass er schon aus dem Urlaub zurück ist, sonst würde ich ihm nämlich sagen, guck mal lieber in deinen Pool rein, ob da nicht irgendwas anderes drin schwimmt, was da nicht hingehört. Der hat nämlich unseren Podcast am Pool gehört, weil er ihn irgendwie im Podcatcher gefunden hat und schreibt noch, ihr bringt diese Fälle interessant rüber und auch wenn es noch so grausam ist, sie wirken in eurer Schilderung nie pietätlos. Ja, also Mord ist nie gut und ich sag nach wie vor, ich bin stellenweise echt erschrocken, zu was manche Menschen fähig sind. Ja, der Kerkermeister schreibt uns, wieder eine tolle Folge, die Idee mit Entführung räuberischer Handlung finde ich gut, gerade in Deutschland gab es ja einige spektakuläre Entführungen. Ja, Staatsschutzsachen fände ich auch toll, sagt er. Das war auf die Frage hin, weil wir hatten das ja mal in die Runde geworfen, ob wir auch mal was anderes wie Mord mit aufnehmen sollen. Wir zwei bereden das nochmal unter vier Augen, ob wir das machen oder nicht, würde ich meinen an der Stelle, gell? Das überlegen wir uns in Ruhe, oder? Ja, genau. Ja. Kommen wir zu einem Kommentar von der Flipsi. Die hat sich so ein bisschen mal mit der Blutgruppenbestimmung auseinandergesetzt und hat da mal ein bisschen Informationen zusammengefasst. Und Blutgruppenbestimmung ist seit 1900 möglich und genetischer Fingerabdruck seit den 80er Jahren. Und hat sich natürlich dann auch mal Gedanken gemacht, woran erinnert sich unser letzter Fall? Und ja, es taucht immer wieder mal in unseren Kommentaren auf und ich hatte mit Klaus auch schon mal besprochen. Es geht immer wieder mal um den Fall in Bayern hinter Kaifek, wo eine ganze Familie ausgelöscht worden ist. Es gibt dazu eine interessante Folge bei den Huxillas. Die haben das Ganze zusammen mit der Lydia Benecke mal durchleuchtet. Aber da gibt es natürlich viele fragdürftige Aussagen und natürlich vielleicht auch die ein oder andere Verschwörungstheorie. Und die Flipsi empfiehlt auch noch eine Hinter-Kaifek-Doku, die man sich mal angucken sollte. Und macht sich auch nochmal Gedanken zu unserem letzten Fall bezüglich der Liebesbriefe, weil die könnten ja der Schlüssel zur Lösung des Falls sein. Muss man halt einfach gucken. Und was den Hinter-Kaifek-Fall betrifft, ja, vielleicht, es ist Weihnachten dies Jahr noch, vielleicht machen wir zu Weihnachten einfach mal eine, vielleicht machen wir mal einfach mal, sagen wir, komm, pass auf, Hinter-Kaifek ist zwar so totgelatscht und überall dokumentiert und verarbeitet, aber wenn der Wunsch denn danach ist, dass Klaus und ich uns mit dem Hinter-Kaifek-Fall befassen, also Lust habe ich da schon zu. Also ich habe mich mit diesem Fall schon ausführlich befasst. Ich habe die Huxilla-Folge damals sehr, sehr, sehr ausgiebig gehört. Ich habe danach die Doku natürlich auch schon ewig gesehen. Es ist schon ziemlich, ja, es ist schon ziemlich krass, was da abgegangen ist. Und wenn man natürlich dann eine Kriminalpsychologin wie die Lydia Benecke dabei hat, die das Ganze mal aus ihrer Sicht erzählt, das ist natürlich dann interessant. Ich meine, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, ich sag zwar mal gerne, ich hätte gerne mal so ein paar Spezialisten am Start, aber ich weiß natürlich nicht, wie gut wir an Familie Benecke, also sprich, also auch ihren Ex-Mann von Lydia, den Marc Benecke, wie gut wir da rankommen oder wie viel Zeit die Leute für uns haben. Das ist out of scope im Moment, denke ich mal noch. Aber vielleicht ergibt es sich mal. Man weiß ja nicht, die Wege sind manchmal so, dass es dann doch irgendwie passt. Das sehen wir, gell? Also wenn wir dieses hier in Bayern das Ding machen, da würde ich natürlich einen Ortstermin erstmal vorschlagen, dass wir zwei uns das mal anschauen, gell? Hier unten. Ja. Und wenn du jetzt schon mit einer Weihnachtssendung hier in den Forecast gehst, wir hätten ja auch noch zum Jahresende vielleicht mal irgendwie was Besonderes zu tun. Und weil ich habe jetzt durchgezählt, wir haben zur letzten Episode vom Isopode haben wir 3 Kommentare und eine richtige Lösung gekriegt. Dann fang mal an. Ja, das werde ich jetzt nicht großartig. Die kann man nachlesen auf dem Blog und die empfehle ich auch nachzulesen. Er hat sich damit beschäftigt, es ging um das Thema, ob man nach 4 Jahren, wenn man so eine Leiche wieder ausgräbt, um nochmal eine Obduktion zu machen, überhaupt noch was finden kann. Da ging es um die abgetrennte Zunge bei dem letzten Fall von der Mrs. Miles. Ja, da hab und ich er hat da, sich, ich hab da hattest du dir Gedanken gemacht und ja. Er auch, ja. Und er hat kurz auch Stellung genommen zu unserer Frage, wollen wir auch was anderes machen wie Mordfälle, und er sagt, ihm interessieren eigentlich die Mordfälle mehr, damit wir so ein bisschen beim Thema bleiben. Das ist auch eine durchaus gute Meinung. Das, wie gesagt, das besprechen Hattie und ich nochmal in Ruhe. Und wenn ich das so lese, wie viele Ideen da kommen, da hätte ich persönlich ja fast mal Lust, dass wir mal eine Face of Death-Folge mit Hörerbeteiligung machen hier im Teamspeak. Und vielleicht, also ich habe das mit dem Hattie nicht durchgesprochen, das ist mir jetzt so spontan eingefallen mal, vielleicht zum Jahresende so einen Rückblick machen auf die Fälle, die wir gehabt haben das Jahr, und das mit dem ein oder anderen Hörer nochmal durchdiskutieren, den ein oder anderen Fall. Das wäre vielleicht eine nette Idee. Das Ganze von mir ist auch live. Und das wollte ich gerade sagen, aber eine Sache möchte ich auf gar keinen Fall vergessen, die du bei mir Isopode genannt hast. Ich hab angefangen zu lesen, es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber es geht um diese abgeschnittene Zunge und um diese ganze forensische Arbeit, ob man sowas noch nachweisen kann nach so vielen Jahren. Und der von mir gerade angesprochene Marc Benecke hat eine Seite, benecke.com. Und es gibt einen Link bei uns in den Kommentaren, die der Isopode verlinkt hat, eine Facharbeit zum Thema forensische Entomologie. Und da ist relativ gut beschrieben, wie sich Leichenteile oder der Körper im Verwesungsprozess über Jahre verhält. Und das klärt dann vielleicht auch die eine oder andere Frage, ob man natürlich noch, ob man dann natürlich nach 4 Jahren noch nachweisen kann, ob die Zunge abgeschnitten worden ist. Das empfehle ich mal. Den Link findet ihr bei uns in den Kommentaren. Und den letzten Kommentar, den wir noch haben, und dann sind wir auch, glaube ich, am Ende. Der ist vom David oder vom David gekommen. Der nimmt halt auch nochmal Stellung zum Thema, ob wir mal ein anderes Thema machen sollen. Und findet er auch, glaube ich, ganz gut. Und von daher sind wir erstmal mit den Kommentaren soweit durch. Ganz, ganz lieben Dank an von meiner Seite. Und Audiokommentare sind natürlich auch wirklich gerne willkommen. Und schickt sie einfach uns per E-Mail oder ladet sie in die Dropbox hoch, schickt uns einen Link, dann laden wir sie uns runter, wie auch immer. Ja, und von meiner Seite kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die ganzen Downloads, das ist echt der Wahnsinn, das hätte ich also nie gedacht. Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht sogar irgendwo einen Kommentar oder haben wir den jetzt leider vergessen? Irgendwie hatte ich noch einen Kommentar im Kopf, dass irgendjemand Huxilla gehört hat und hat festgestellt, das war doch ein Kommentar, ne? Hast du den vergessen reinzutragen? Ich habe alle raus, die da waren. Aber irgendwo habe ich einen Kommentar noch auf dem Schirm. Vielleicht war es auch zu einer anderen Folge. Da hatte einer gesagt, er hatte die Huxillas gehört und er fand das halt total spannend, dass die halt auch mal über Morde sprechen, aber leider zu wenig. Und so ist ja auch eigentlich diese Idee des Podcasts entstanden. Das kann man ja in unserer Nullnummer hören. Mir ging das ja ähnlich. Ich habe gesagt, ich finde das immer super interessant, wenn die über irgendwelche Kriminalfälle sprechen und nicht ganz so Verschwörungstheorien haben, und habe dann ja selber einen Fall im Podcast gesucht, habe ja nichts gefunden. Und so ist ja eigentlich auch dieser Podcast entstanden. Also die Huxillas sind dann nicht ganz unschuldig. Ich musste halt nur ein Opfer finden, der sich mit mir hier alle 2 Wochen hinsetzt. Und ich sage an dieser Stelle, Klaus, vielen Dank, dass du das auch heute wieder gemacht hast. Ja, sehr gerne. Du musstest ein Opfer finden. Das ist gut, ja. Passt. Und ich sage an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, bevor ich mich verabschiede, werde ich noch kurz ein weiteres Krimi-Rätsel noch in die Runde werfen, ihr auch was zum Überlegen habt, jetzt bis zur nächsten Folge. Und zwar ist die Überschrift dieses Mal Familienoberhaupt mit Hörnern. Der Text ergab sich als Leibhaftige aus, er berührte niemanden, doch als er ging, blieben nur Leichen zurück. Tja, habe ich ganz vergessen, siehst du? Ich war so in Rage. Lässt sich drüber nachdenken. Ja, das ist ja auch okay, das passt ja auch. Ich meine, wir hatten jetzt auch viele Themen jetzt, die so ein bisschen Meta sind. Also wie gesagt, mich würde kurz zusammengefasst nochmal interessieren, so sollen wir zum Jahresende so einen Jahresrückblick mit Hörerbeteiligung machen. Das wäre das Erste, was ich gerne zeitnah wissen würde, wie da bei euch, die es ja anhört hier den Podcast, so die Laune ist, weil das müsste man ein bisschen vorbereiten und planen. Und ansonsten bin ich dann für heute auch soweit durch. Tja, dann sagen wir mal tschüss, macht's gut. Und wie sagst du mal so schön? Ja, passt auf euch auf. Case closed.